Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Tja, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen zum 1 Live Talk Radio, zu einer neuen Woche. Wir haben heute eine Freitemennacht und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ruft mich ganz einfach an. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht ist Lydia und sie ist 22 Jahre alt. Hallo Domian. Hallo Lydia. Sagt man Lydia oder Lydia? Lydia. Gut, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich auch. Also, mein Thema ist, ich habe heute mit meinem Freund Schluss gemacht und überlege, ob ich wieder zurückgehe. Wann hast du mit ihm Schluss gemacht? Gestern. Warum? Also Sonntag. Warum hast du mit ihm Schluss gemacht? Er hat sich sehr verändert dieses Jahr, er ist hoch verschuldet. Und es ging darauf... Wie hoch, um sich eine Vorstellung zu machen? 22.000 Euro. Viel Geld. Ja, viel Geld. Das ist durch seine damalige Ex-Freundin passiert. Und wie gesagt, ich habe ihm immer versucht zu helfen. Ich bin momentan arbeitslos, er auch. Mhm. Ich habe ihm immer meine ganze Kraft gegeben und irgendwann hat es nicht mehr gelangt, dann hat er mich beleidigt. Das ging so stark, also die Hure, Schlampen. Er war auch ab und zu betrunken, also im betrunkenen Zustand hat er mich stark beleidigt, wie jetzt diese Hure und Schlampe. Mhm. Ich habe es über mich ergehen gelassen, habe erstmal nichts gesagt. Und ich bin ein bisschen nervlich kaputt, also... Er hat dich aber nie angefasst, also geschlagen. Nein, das auf keinen Fall. Das nicht, ja. Es ging, ich habe ihm oft erklärt, dass er sich ändern muss, weil es nicht mehr so weitergeht. Mhm. Aber er sagt immer bei jedem Gespräch, du bist doch genauso, sein erstes Wort. Ich musste mir jeden Tag seine Schuldenprobleme anhören. Hat ich ein Problem, hat er gemeint, ach, die Lydia ist ja die Nummer 1. Mhm. Und deine Probleme sind ja wichtiger als meine. Ich wurde irgendwie so ins Rampenlicht gestellt. So. Meinst du, dass sein Verhalten darauf zurückzuführen ist, dass ihm wirklich die Nerven blank liegen durch diese Schuldensituation? Ja. Ist das sein Hauptproblem? Ja. Er kommt mit sich auch selber nicht mehr klar, das hat er auch selbst gesagt. Mhm. Aber ich habe mir immer einen Ruck gegeben, ich wollte schon öfter Schluss machen. Wie lange wart ihr denn zusammen? 1,5 Jahre. Ja. Und die Ringe waren offen bereit gelegen für die Hochzeit natürlich. Aber er hat sich so verändert gehabt und das habe ich mir halt nicht gewünscht. Und es hat sich überhaupt nicht verändert, hat weiter beleidigt und dann ging es so weit, dass ich auch beleidigt habe. Da schaukelte sich das eine mit dem anderen hoch. Genau, und wir hatten den Respekt voneinander verloren. Und das wollte nicht passieren, das finde ich nämlich ziemlich traurig. Ja. Und du hast dich für das auch geschämt, was du dann wiederum gesagt hast? Ja, sehr, also ja. Hinterher... Wenn man dann wieder zur Besinnung kommt, dann ist einem das sehr peinlich unter Umständen, was man gesagt hat. Ja, das stimmt. Ich habe auch Fehler gemacht. Ich sehe meine Fehler auch ein. So, jetzt hast du am Sonntag, sprich gestern, vorgestern, Schluss gemacht. Gestern. Ja. Vorgestern. Mit welcher Begründung? Wie hast du es ihm gesagt? Hast du ihm gesagt, das geht so nicht mehr oder hast du noch etwas anderes ausgedrückt? Also am Donnerstag erstmal haben wir uns jetzt im Maxinerz geknallt. Da hat er mich wieder beleidigt mit Etepetete. Und da habe ich ganz klar mit Etepetete? Ja, ist ja nicht so ganz weil schlimm. Du kotzt mich an, du Etepetete, hat er gemeint. Gut, der erste Teil ist nicht so freundlich, aber Etepetete kann man ja schon mal zu jemandem sagen. Ja, aber sagen wir es mal so, der Ton macht die Musik. Natürlich. Und da habe ich ganz klar gesehen, habe ich mir gedacht, Lydia, jetzt oder nicht, geh weg von ihm. Da habe ich gemeint, er soll mich bitte nach Hause fahren. Da ist er mit einem Brass im Auto gesessen und ist dann hat mich da nach Hause, eher gesagt, ich habe so gedacht, wir landen am Baum, sagen wir es mal so. Und war stocksauer, weil er meine Reaktion nicht verstehen konnte. Ich wollte weg. Ich wollte für mich alleine sein. Und da hat er gemeint, du brauchst dich gar nicht mehr melden. Ich hole dich nicht mehr ab. Und da habe ich mir gedacht, nee, Lydia, du hast dir was Besseres verdient, sage ich jetzt mal. Es hat mir ziemlich weh getan. Ich habe mich auch 4 Tage nicht gemeldet. Ich habe auch 3 Kilo abgenommen in 4 Tagen. So, jetzt hat sich das Sonntag dann nochmal hochgeschaukelt und eskaliert. Und dann hast du gesagt, Schluss aus, ich will nicht mehr. Ja, das war schon am Donnerstag festgestanden für mich. Ich habe mir die Frage des Öfteren schon gestellt. Aber gesagt hast du es am Sonntag. Genau. Ja. Und da hat er mich auch gleich angeschrien. Gleich am Anfang. Ich war sehr gut zu ihm. Gut, grob wissen wir jetzt Bescheid, was los ist. Wenn du sagst, dass diese diese Schulden eigentlich die Hauptursache sind für all die Probleme und die Stimmung, die bei euch in der letzten Zeit vorherrschend war. Was hat er denn unternommen, um mit dieser Schuldenproblematik irgendwie zu Rande zu kommen? In dem Problem, das Problem, er wollte was unternehmen, aber es ging nicht, weil alles aufeinander geprallt ist. War er beispielsweise bei einer Schuldnerberatung? Ja, war ich mit ihm erst neulich und da sollte man Stift und Zettel mitnehmen. Denkst du, er hat was aufgeschrieben? Nein, es bringt ihm ja nichts. Also ihr saß dann da und die Leute haben kluge Sachen gesagt. Das ging also ihm hier rein und da wieder raus und tschüss, oder wie? Ja, so auf die Art, weil es war ein krummes Gespräch. Jeder hat dazu beigetragen, hat von seinen Schulden erzählt. Letzten, also nur der wollte. Habe ich das nicht verstanden? Was? Ein krummes Gespräch? Ja, das ist ein Gruppengespräch. Das sind Leute da, die auch ein Gruppengespräch. Ach so. Ach so. Ach so. Also es war keine Einzelberatung. Nein. Man muss erst zum Gruppengespräch gehen, damit man Bescheid weiß, was man dagegen tun kann. So, die Grundfrage ist jetzt bei dir: Soll ich das irgendwie wieder rückgängig machen? Was heißt irgendwie? Soll ich es wieder rückgängig machen oder soll ich hart bleiben? So ist, habe ich es verstanden. Das Problem ist, ich bin ein Mensch. Ich verzeihe immer. Ich verzeihe alles. Lieben tue ich ihn, glaube ich, nicht mehr. Ich habe eine Mauer in mir. Ich glaube, es ist die Abhängigkeit und Angst vorm Alleinsein. Aber Julia, stopp. Das war ja schon der fulminante Satz, ne, den du gerade gesagt hast. Ja. Ich liebe ihn nicht mehr. Da ist eine Mauer. Und eigentlich ist es bei mir so, dass ich auch sehr große Angst habe vorm Alleinsein. Ja. Das beantwortet ja alles, ne? Oder unterstreicht das, was du getan hast, nämlich du hast dich von dem getrennt, dass das richtig war und dass das in Ordnung ist. Ich hoffe, dass es richtig war, also. Ja, aber wenn du, wenn du so, dieser Ausdruck ist, diese Formulierung, die du jetzt gerade benutzt hast, das war letztendlich der Beweis, dass das richtig ist, finde ich. Du kannst ja ihm irgendwie trotzdem wehtut's, ne? Aber Lydia, das ist doch völlig normal, wenn man eine Weile mit jemandem oder auch eine längere Weile, ihr wart anderthalb Jahre zusammen ist, dann tut's doch auch weh, wenn man glaube, ich habe das so lange mitgemacht, weil ich war öfter schon in anderen Beziehungen und langjährigen Beziehungen. Ich wurde immer so behandelt, immer. Aber dann solltest du vielleicht auch mal die Schuld bei dir suchen. Also in dem Sinne, warum suchst du dir denn auch immer solche Jungs aus? Ich glaube manchmal, ich bin manchmal wirklich zu gut, weil ich bin kein Unmensch. Mhm. Ich bin sehr ehrlich. Mhm. Ich hasse Lügen bis zum Gegenteil. Aber dann will ich dir sagen, wenn du so gestrickt bist und eher weich bist oder zu gut, wie du sagst, dann ist das schon eine tolle Leistung, dass du von dir aus gesagt hast, ich beende das Ganze. Ja, weil ich war stolz auf mich, dass ich das mal klar sehe. Mhm. Weil ich meine, viele haben mir gesagt, du, der Michael ist nichts für dich. Mhm. Behandelten der dich, du bist doch die Freundin. Und ich habe alles zweimal Schluss. Ohne jetzt wirklich die Details zu kennen. Ich glaube, das ist aber auch gar nicht nötig nach der Kernaussage von vorhin. Möchte ich dich bestätigen und ermutigen, das so weiterzumachen, wie du es jetzt angefangen hast am Wochenende. Am Sonntag. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Wenn keine Liebe mehr da ist und solche Probleme vorherrschend sind bei dem anderen und derjenige auch noch austickt immer wieder und dich noch beleidigt, dann muss man gehen. Aber es ist traurig, dass sich so ein Menschen, dass sich so ein Mensch verändert. Also ja, das ist natürlich ein ganz anderes Thema. Ich bin nervlich so kaputt, ich bin nur am Weinen. Eben, er hat dich ja auch noch mit reingezogen. Deshalb geh jetzt auf Distanz. Komm erstmal zu dir selbst, besinn dich auf dich. Er hat mir auch heute gesagt, dass ich allein dran schuld bin, dass alles Schluss ist. Ja, komm. Ich mach mir Vorwürfe. Ja, nee, ich würde auch gar nicht mehr groß mit ihm reden. Mach mal dein Ding weiter und zieh das jetzt durch, Lydia. Und dazu wünsche ich dir alles Gute. Kann ich noch mit der Psychiaterin doch noch reden? Du kannst gerne mit dem Johannes noch reden, meinem Psychologen. Oh, das wäre ganz sehr gut. Gerne, natürlich. Du legst auf, bitte. Ich bin momentan. Ja, du legst bitte auf und der Johannes ruft dich gleich an. Und Domian, mach weiter so. Dankeschön. Auf alle Fälle. Dankeschön. Danke für den Tipp, ja. Tschüss. Ihr Lieben, übermorgen haben wir eine lange, lange Nacht hier. Eine lange Domian-Nacht. Von 0 Uhr, da beginnt diese Sendung hier schon um 0 Uhr. Bis 4 Uhr wird hier getalkt und geredet und sich unterhalten, was das Zeug hält. Das ist eine Rekord-Talkshow, die wir hier veranstalten. 4 Stunden nonstop im Radio bei 1Live und im Fernsehen, im WDR-Fernsehen. Die lange Domian-Nacht in der Nacht von 29. auf 30. Also übermorgen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Das ist dann auch eine freie Themennacht. Die ganze Strecke in der Nacht ist für all eure Themen offen, über die ihr gerne mit mir hier in der frühen Nacht oder dann auch in der sehr tiefen Nacht reden wollte. Also, jetzt geht es weiter mit Petra und die ist 42 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Petra. Um was geht's? Was ist dein Thema? Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber es geht darum, ich bin vor über 30 Jahren von meinem eigenen Bruder missbraucht worden. Und habe gestern das erste Mal mit meinem Mann darüber gesprochen. Mhm. Hab die ganzen Jahre geschwiegen, hab niemandem etwas gesagt. Wie lange bist du mit deinem Mann zusammen schon? Mit meinem Mann bin ich jetzt schon 22 Jahre verheiratet. 22 Jahre verheiratet und jetzt zum ersten Mal gesprochen. Zum ersten Mal darüber gesprochen. Und überhaupt zum ersten Mal. Du hast noch nie mit jemandem darüber geredet. Noch nie vorher mit jemandem darüber geredet. Wie kam es dazu, dass du jetzt mit einem Mann darüber gesprochen hast? Ja, wie kam es dazu? Ich weiß nicht. Ich habe es vielleicht die ganzen Jahre verdrängt. Mhm. Warum, wieso, ich weiß es nicht, aber wenn man dann auch was hört von Missbrauch oder so, man denkt immer wieder dran. So, und jetzt auf einmal ist es passiert, da habe ich nochmal über meine ganze Kindheit so drüber nachgedacht, was da passiert ist und also dann, es gab gar nicht so einen besonderen Anlass. So einen richtig besonderen Anlass gab es nicht. Du hast es ihm dann erzählt, dass du vor 30 Jahren von deinem eigenen Bruder sexuell missbraucht worden bist. Ja. Wie hat er darauf reagiert? Entsetzt. Er konnte das gar nicht begreifen. Mhm. Ne, und ja. Was hast du? Du hast ihm wahrscheinlich das erzählt, was da auch passiert ist damals. Was ist da passiert? Wie lange zum Beispiel hat das angedauert? Wie oft hat dein Bruder das mit dir gemacht? Also das war im Alter zwischen 7 und 9 Jahren. Mhm. Da war ich da. Ja. Und da war ich ja im Prinzip, habe ich keine Ahnung gehabt, was das überhaupt bedeutet, was das ist. Hm. Du sagst, da war ich da. Was bedeutet das? Wo warst du? Wir waren, da haben wir noch woanders gewohnt und mein Bruder hat das oben im Zimmer gemacht. Die haben oben Zimmer gehabt. So, und hat mir dann gesagt, ja, das ist nichts Schlimmes und Mama und Papa machen das auch und... Du warst so zwischen 7 und 9 Jahre alt. Wie alt war denn dein Bruder damals? Der ist 7 Jahre älter gewesen, also war 14, 15, 16 die Zeit dann, ne? Kannst du dich denn so konkret an die einzelnen Vorkommnisse auch immer noch erinnern, trotz der vielen Jahre? Ja. Ja. Ganz genau. Und ich habe auch das Zimmer genau vor mir. Ich weiß genau, wo das Bett stand, wie das war. Und es ist alles wieder da. Mhm. Kann ich... Was musstest du denn machen bei ihm, mit ihm? Ich musste mit ihm schlafen. Also es ist zum Geschlechtsverkehr gekommen? Ja, ja. Und ihn auch befriedigen. Mit einem 7-jährigen Mädchen? Ja. Du musst doch auch irre körperliche Schmerzen gehabt haben dabei. Ja, habe ich auch, aber mein Bruder hat mir das eben anders eingeredet, hat gesagt, das gehört dazu und ich darf das keinem erzählen. Ja. Und du hast es auch natürlich keinem erzählt, wie du gerade schon berichtet hast? Nein. 2 Jahre zwischen 7 und 9. Und wie oft ist das da passiert? Mehrfach in der Woche? Einmal in der Woche? Das war unterschiedlich. Also jetzt nicht jeden Tag oder jede Woche. Manchmal waren die Abstände auch größer. Auf jeden Fall in der Erinnerung ist es sehr, sehr oft vorgekommen. Ja. Ja. Ja. Hat er dir wirklich mit konkreten Dingen gedroht, wenn du das erzählen würdest, Mama und Papa oder irgendjemand anderem, was dann passiert? Ja, hat er, weil mein Vater war Lehrer und hat er damit gedroht, dass mein Papa dann eben keinen Beruf mehr ausüben kann und. Wo man als kleines Kind natürlich Angst hat und will dem Papa nicht schaden und dann denkt man, nimmt man dann so hin alles. Hast du auch Angst vor dem Bruder so überhaupt durch diese Vorkommnisse? Ja, auf jeden Fall. Und wir haben auch überhaupt keinen Kontakt, gar nicht. Nee. Wie kam es denn dann, dass er nach 2 Jahren damit aufgehört hat? Da hat er die Schule gewechselt. Mhm. Er ist dann damals zur EOS gegangen, hieß das früher, also das ist heute Gymnasium. Mhm. Und ist dann praktisch in eine andere Stadt gegangen. Ne? Mhm. Das war dein Glück und dein Segen? Ja. Mhm. Entwickelt man da als Kind auch irgendwie so unbewusst so Strategien, dass man versucht, nicht alleine mit dem Bruder im Haus zu sein, der Situation aus dem Weg zu gehen? Kannst du dich daran erinnern? Doch, man versucht es. Mhm. Aber meine Eltern waren beide berufstätig. Mhm. Und ich bin die Jüngste. Mhm. Und die Zeit über haben meine Brüder eben auf mich aufgepasst oder aufpassen müssen. Aber es gab noch einen anderen Bruder. Ja, es gab noch einen anderen Bruder. Der hat das aber nicht mitbekommen. Der hat gar nichts mitbekommen, nein. Ist der auch viel älter oder älter als du? Der ist 5 Jahre älter. Der ist 5 Jahre älter sogar. Mhm. Mhm. Mhm. Dennoch wundere ich mich oft, wenn ich solche Geschichten höre, solche Schicksale höre, dass die Eltern das dann doch nicht wahrnehmen an so einem kleinen Kind. So ein Kind kann sich ja doch nicht völlig verstellen, aber offensichtlich hat man doch ein großes Schauspieltalent dann, ne, um alles zu übertünchen, damit die Mama das nicht mitkriegt. Ja, man hat auch Angst, zumal wenn es heißt oder der Bruder redet einem ein, man kommt dann ins Heim. Und Ach, damit hat er auch noch gedroht, dass du ins Heim kommst. Hast du heute oder all die Jahre Kontakt mit diesem Bruder gehabt? Die Anfangszeit ja. Aber das war nur ganz kurz. Nachher die ganzen Jahre überhaupt nicht mehr. Jetzt im Moment auch nicht mehr? Nein, überhaupt nicht, gar nicht. Mit dem Bruder nicht, nein. Leben deine Eltern noch? Mein Vater ist schon tot. Und meine Mutter, die ist so krank, die ist im Heim. Also könnte ich ihr das praktisch auch nicht erzählen, das würde sie gar nicht verstehen und gar nicht mitkriegen. Wenn man so viele Jahre oder Jahrzehnte das mit sich herumgetragen hat, und das jetzt in deinem Alter, du bist jetzt 42 Jahre alt, jetzt bricht das irgendwie so auf. Du erzählst es deinem Mann, du erzählst es mir. Ich könnte mir vorstellen, dass das alles in dir auch nochmal aufwühlt. Ja. Was hat das jetzt so für eine Auswirkung, dieses Sprechen darüber? Einmal mit deinem Mann und, na gut, was unser Gespräch bewirkt, wissen wir noch nicht. Aber dass du das bei deinem Mann ausgesprochen hast. Zum einen eine riesengroße Erleichterung, dass es endlich raus ist. Und dann, das hat ja auch alles irgendwo seine Nachwirkung gehabt, sage ich jetzt mal, zum Beispiel im Sexleben mit meinem Mann. Dass man da eben gehemmter ist und das nicht oft auslebt, wie er das meinetwegen möchte. Und dann kommt die Frage, ja warum, was ist, was hast du? Aber ich habe nie was gesagt. Wahrscheinlich wird wenn ihm jetzt vielleicht viele Situationen vor Augen kommen aus eurer Ehe, die ihn befremdet haben oder ihn irritiert haben, und jetzt ist ihm klar, warum du dich so verhalten hast. Ja. Ne? Das kann sein. Doch, ganz bestimmt sogar. War das für dich damals sehr schwer, zum ersten Mal dich in einen Jungen zu verlieben und dann mit dem auch ins Bett zu gehen? Das war ganz schwer. Also das war wirklich ganz schwer, vorher diese schlechten Erfahrungen gemacht hatte und nur eben Angst davor hatte, vor dem Ehe und, ne? Ist es dir gelungen für dich, auch in deinen jüngeren Jahren, als du dann einen Freund hattest und eine Beziehung, Sexualität genießen zu können? Nach einer gewissen Zeit ja. Da ging das. Aber die Erinnerungen sind immer wieder zurückgekommen. Würdest du sagen, dass es sogar heute noch viele Blockaden gibt? Ja. Die gibt es heute noch. Die gibt es heute noch. Und das ist ganz schlimm. Und deswegen, und gerade jetzt, wo das jetzt bei mir alles rauskommt und ich darüber rede, es ist, auf eine Art ist es ja gut, dass es mal raus ist, dass ich mich mal davon befreien kann. Aber auf der anderen Art ist es auch schwer und ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll. Ich muss dir sagen, Petra, dass ich es wirklich ganz, ganz toll finde und großartig, dass du gesprochen hast, dass du auch nach so vielen Jahren jetzt dich anvertraut hast, dein Mann, oder dass wir darüber reden. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das enorm schwierig ist, jetzt auch das nochmal alles aufzuwühlen in einem. Viele Dinge, die jetzt in den Jahrzehnten sich so eingefahren haben, auch an Verhalten oder an Ängsten, dieses jetzt aufzubrechen, loszuwerden. Aber du hast nur eine Chance, dieses loszuwerden, wenn du redest und wenn du den Weg weitergehst, den du jetzt eingeschlagen hast. Deswegen mein Respekt. Es gibt endlos viele Menschen, zahllose Menschen, Frauen, die nie sprechen, die das mit ins Alter nehmen und letztendlich sich nie befreien können davon. Ich würde dir ganz dringend empfehlen, ganz, ganz dringend empfehlen, dass du professionelle Hilfe suchst jetzt. Ja. Ich glaube nicht, dass du alleine damit zurechtkommst, und da ist dein Mann auch überfordert und das ist ja auch gar nicht seine Aufgabe. Nee, alleine komme ich damit auch nicht klar. Deswegen habe ich auch erstmal bei dir angerufen, um mir da Rat zu holen. Ich werde damit nicht alleine fertig. Aber nochmal, dickes Kompliment, dass du es gemacht hast. Und wenn das auch alles jetzt schwierig ist und auch beängstigend noch für dich, jetzt in dieser neuen Situation zu sein. Aber gut ist es. Es ist alles richtig. Jetzt musst du nur auch weitergehen. Und ich würde dir gerne auch anbieten, dass du gleich mit meinem Psychologen ein bisschen plauderst. Oh ja, das wäre schön. Das ist der Johannes, da kannst du grundsätzlich noch mit ihm reden. Und er kann dir auch Adressen vermitteln und ein bisschen dir erzählen, wie man an einen Psychotherapeuten kommt und was zu tun ist im Allgemeinen. Da wäre ich ganz froh drüber. Das machen wir auf jeden Fall. Denn das ist doch ganz schön schwierig. Ich finde es auch toll, dass dein Mann so reagiert hat, wie du es gerade beschrieben hast. Das tut dir ja auch gut, ne? Ja, das tut mir auch gut. Die Frau hat mich auch getröstet und hat gesagt, ich helfe dir, ich bin doch da für dich. Und ja. Aber es ist eine ganz schön schwierige Situation. Also du legst jetzt auf und wir rufen dich, das heißt Johannes ruft dich gleich an und ich wünsche alles Gute. Okay, ich danke dir und mach weiter so. Ja, okay, danke schön. Tschüss, Petra. Jo. Tschüss. Simone. Ein Frauenabend haben wir heute. Simone, 22. Hallo. Ja, ich grüße dich sehr herzlich. Ja, ich bin froh, dass ich mal durchgekommen bin. Wir beide wollen uns unterhalten jetzt. Ja. Über was? Erstmal finde ich das sehr traurig, was der Petra passiert ist. Ja. Weil, könnte ich mir gar nicht vorstellen, weil ich ein super Verhältnis mit meinem Bruder habe und wirklich ganz, ganz schlimm. Ich glaube, es gibt so viele Schicksale dieser Art. Ja, wirklich. Vielleicht auch in Familien, wo man sich das überhaupt nicht vorstellen kann. Genau. Und ich bin wirklich peinlich, weil ich eigentlich froh bin, mit dir jetzt zu reden, weil ich bin seit über einem Jahr jetzt bei der Bundeswehr. Hey! Als Soldat. Also in richtigen Truppendienst. Aber ihr sagt doch auch Soldatin, ne, oder? Ja, Soldatin soweit, aber es heißt, also in den Dienstgraden sind sie schon männlich. Das heißt also Unteroffizier und nicht Unteroffizierin. Ja, ist auch okay. Muss ja nicht alles immer in IN ran. Ja, genau. Ne? Und also mir gefällt es total super und ich komme mit meinen Kameraden toll aus. Und also ein Jahr bei der Bundeswehr? Ja, seit dem 01.01.2008. Dann ist der Dienstgrad noch ganz, ganz niedrig, ne? Nee, es fing an mit Flieger, schon bei der Luftwaffe. Ach so. Okay. Dann kam nach 3 Monaten der Gefreite, Freiter. Ja. Nach 6 Monaten dann Obergefreiter. Mhm. Und dann nach einem Jahr wird man ein Unteroffizier. Das bist du aber noch nicht im Moment. Doch. Ich bin seit dem 01.01. schon Unteroffizier. Müsste ich ja eigentlich ganz gerade sitzen hier, ne? Ja, bitte. Ich stelle jetzt völlig blöde Fragen, weil ich nicht bei der Bundeswehr war. Du musst das wollte ich auch fragen, genau. Nein, ich war es nicht. Oh, schade. Aber ich habe nichts gegen die Bundeswehr, nichts, dass das daraus zu interpretieren sei. Okay. Deshalb frage ich dich so ein bisschen. Mit den Jungs kommst du gut klar? Ja, super. Das ist ein tolles Verhältnis. Was ist denn so genau dein Dienst? Was sind deine Aufgaben? Boah, ich habe so viele Aufgaben. Also Dienstpläne, Einteilungen für irgendwelche Übungen und. Also alles Mögliche. Ja. Irgendwelche Dienste einteilen. Ja. Und die kommen dann auch, wie man das aus dem Fernsehen kennt, die Jungs in deine Stube und die machen dann diesen, so mit... Falsch. Nein, die kommen nicht in meine Stube. Natürlich in deinen Dienstraum natürlich. Nein. Auch nicht. Das sind die Neuen, ja, die Neuen. Die kommen dann von der Grundausbildung und die machen dann auch Meldung. Aber die müssen auch stramm stehen, oder wie? Ja, dann ja. Und die erhalten auch die Hand hier oben an die ja, Stirn? Ja, aber das machen die, weiß ich was, Engländer oder was die da machen. Das waren auch keine Deutschen. Ach so, wie machen die Deutschen das denn? Die winkeln die Hand mehr ein. Die winkeln die Hand? Oh Gott, nein, so, jetzt, ja, ein so. Bisschen, ja, ein bisschen so nach innen noch klappen. So? Nee, so. Die haben Fläche, selbst nach innen. So? Nach hinten. Nach hinten? So? Ja. Oh Gott, das ist schwierig. Ja, gut, so, da, von mir aus. Wie, und das ja. Oben, das machen die Engländer so? Ja, ein bisschen noch die Handfläche noch nach zum Gesicht klappen. Gott, ist das kompliziert. Ja. Da muss man erstmal ein Jahr üben, bis man das richtig, Ja. Okay, aber das machen die auf jeden Fall. Ja, und die haben auch kein Problem damit vor dir, dann respektvoll sich zu verhalten. Nee, man ist ja nicht so wie in der Grundausbildung, da man dann noch, wie soll ich sagen, noch so eine Art, ja, Respekt haben sie schon, muss man ja haben, klar. Aber die Grundausbildung, die hast du zusammen mit den Jungs gemacht? Sicher, klar. Auf gleicher Ebene, ihr seid alle durch den Schlamm gehoppt. Ja, wenn ein Schlamm da war, klar. Ist ja so das Klischee, ne, dass man das so denkt. Nee, aber das war wirklich toll. Also klar, es gab mal einige Auseinandersetzungen, aber das hat man ganz normal geklärt. Gerade in der Grundausbildung war es ja so, dass die Jungs auch von Ausbildungen kamen, von Zivilen oder von den Schulen. Die hatten ja auch Lehrerinnen oder Schulkameradinnen, ne, wie man das so nennt. Und jedenfalls, klar, jetzt hier in der neuen Einheit, da wurde man schon mal so geguckt. Ne? So nach dem Motto, ich kann mal so eine Story erzählen, da war mal Schießen gewesen. Ja. das erste Mal und mit unserer Sicherungsstaffel und da war so einer, so ein älter Bediener, wie soll ich sagen, Soldat, ne? Und er meinte, naja, nehmen wir das Mädchen mal mit, ne? Mhm. Nach dem Motto. Mhm. Naja, ich hab so alle, ja, wie soll ich jetzt sagen, hört ein bisschen krass an, aber in Kronen im Boden geschossen. Keiner hat so gut geschossen wie ich. Deswegen. Ah, da hat man das wahrscheinlich als Frau auch noch besonders schwer, sich durchzusetzen. Ja. Wenn du jetzt schlecht geschossen hättest, hätten wir mal typisch Frauen. Ne? Sicher, die bringt es halt nicht. Bei der Grundausbildung, wie viele Frauen waren denn dabei in deiner Gruppe? In meiner Gruppe, wie waren wir insgesamt? 12, davon waren 5 Frauen. Ja. Ach doch, so viele. Insgesamt waren so viele. 60, meine ich. Insgesamt 60 und davon... 5 Frauen. Waren nur 2 Züge. Normalerweise sind in der Kompanie 3, aber wir waren nur 2 Züge, waren ziemlich klein. Wie geht das denn so mit diesen menschlichen, allzu menschlichen Problemen, wenn ihr dann mal für kleine Mädchen müsst? Mhm. Ihr könnt ja nicht dahin gehen, wo die Jungs hingehen. Oder macht man das denn doch? Nee, das mache höchstens ich. Ich gehe mal auf Herrentoiletten. Und das ist dann okay? Ja, das ist ein lustiges, auch wieder ein Ereignis. Und zwar war da auf dem Schießplatz und da war so ein Container, ich weiß nicht, ob du die kennst, wo so ein Pissoir abschließen kann, diese kleiner, ja. Die freien. Naja, und ich ging rein, ich wollte mich nur umziehen, ne? Mhm. Weil mir war so warm, ja, dann, ja, auf einmal auch von der Grundausbildungseinheit kamen Jungs rein, ich war schon Unteroffizier, saß aber eingeschlossen in meinem Dienst und ich habe die reinkommen hören und ich so, ne, was machst du denn jetzt, ne? Ja, gut, ich habe mich weiter umgezogen, ne? Naja, und die waren am Singen und am Pieseln, ne? Ja. Und waren am Erzählen und so. Und ich so, ne, gehustet, bin mal raus, ne, und die so, oh Gott, ein Unteroffizier, dann noch weiblich, umgedreht, ich dachte, hoffentlich pieseln die mich jetzt nicht an, das war richtig lustig. Und die haben geguckt, wie ein Auto, also ich... Und sind dann immer rausgegangen? Ja, sicher, nee, ich bin rausgegangen, hab gemeint, keine Panik, Jungs, weitermachen, ne. Was soll ich denn sagen? Aber generell ist es so geregelt, dass das für die Mädels, wenn es auch wenige sind, dafür gesorgt ist und dass die dann auch normal zur Toilette gehen können. Ja, sicher, klar, ganz normal. Was ist denn nur bei so vielen Männern, die du da siehst, wenn da ein Schaf findest, was dann? Ja, dann denke ich an, weiß ich was. An Mathematik? Ja, an das, was mir auch gar nicht liegt, so an irgendwas. Nee, nein. Das ist jetzt Gott sei Dank nicht vorgekommen. Aber ist im Ernst, wenn man sich dann in jemanden, in einen netten Soldaten verknallt, ist das doch wahrscheinlich äußerst schwierig, das zu leben, ne? Nee, das glaube ich nicht. Nee, in der Grundausbildung war es so, da hat unser Chef uns zusammengerufen, weil sie halt noch ganz neu war, und hat gemeint, wenn ihr euch verlieben solltet, dann sagt uns das, oder wenn er was anbahnt, dann sagt uns das. Ehrlich? Und wenn ihr vielleicht in der gleichen Gruppe seid oder im gleichen Zug, dann werdet ihr getrennt. Das heißt, er kommt dahin, du kommst dahin und alles, was ihr dann weiterhin machen wollt, könnt ihr nach Dienst hinterm Kasernenzaun. Ach so, das ist ja ein korrektes Angebot, ja, ne? Ja, super korrekt. Also ihr könnt machen, was ihr wollt, aber bitte nicht in einem Zug oder in einer Gruppe da. Genau. Und von daher und hier... Ist das ein liberaler Haufen, was, unsere Bundeswehr? Ja, auf jeden Fall. Also ich mal ganz ehrlich gesagt, also wenn ich jetzt mich verlieben würde und sagen wir so, wenn er nicht verheiratet ist, dann ist das alles kein Problem. Hast du einen Freund zurzeit? Nein, ich bin Single, deswegen, ich bin seit 4 Monaten Single. Baggern denn die Jungs, die Soldaten, dich an? Euch an? Nee, da sind nur ein paar spezielle, das sind meine Rabauken, wie soll ich das sagen. Da gebe ich denen irgendwas zurück, dann freuen die sich, ne? Also ich glaube, wir in Deutschland fragen da auch vielleicht ein bisschen zu übergenau und sind da. Es gibt viele Armeen in der Welt, wo das gang und gäbe ist, dass Frauen und Männer zusammen als Soldat tätig sind, ne? Und das funktioniert auch. Aber für uns war es eben schon was Besonderes, oder in Deutschland ist es nach wie vor noch was Besonderes. Wird sich irgendwann auch regulieren. Ja, wie lange willst du bei der Bundeswehr bleiben? Oh, ich verpflichte mich weiter auf 12 Jahre. Also ich will auf jeden Fall weitermachen und dann später auf Berufssoldat angehen. Traum? General? Nein, ich mache ja keine Offizierslaufbahn. Ich mache ja die Unteroffizierslaufbahn. Was kann man denn da, oder was kann Frau da am höchsten werden? Oberstabsfeldwebel. Oberstabsfeldwebel. Das ist schon ziemlich viel, ne? Ja, das ist schon super viel. Würdest du auch ins Ausland gehen? Ja, sicher, klar. Ja. Ich würde sofort gehen. Da gibt es keine Bedenken. Ich meine, dann, jetzt haben wir sehr locker uns unterhalten, aber dann wird das ja ein sehr ernstes Thema. Dann sagst du dir, ja, ich bin bereit, auch letztendlich mein Leben für die Bundeswehr, für Deutschland oder die Bündnispartner von unserem Land zu opfern. Ja. Da sagst du ganz klar ja. Ja, sicher. Das war mir von vornherein bewusst, wo ich in der Prüfstelle war. Ich musste ja auch, 2 Tage waren es gewesen, wurde ich halt auf Herz und Nieren geprüft. Mhm. Und da wird nachher beim Psychologen, wir haben ja ein psychologisches Gespräch. Ja. Das ist in Düsseldorf, gibt zum Beispiel eine Eignungsstelle, das ist an West. Wie gesagt, 2 Tage mit Sport, schriftlicher Prüfung, mhm. wie gesagt, nachher zum Schluss die psychologische Prüfung. Mhm. Und die fragen einen eingehend komplett aus. Mhm. Die fragen einen aus, was sagt dein Bruder dazu, deine Familie, mhm. generell dein Freund, da hatte ich ja noch den Freund, dein mhm. Vater. Und wie sieht es aus, wenn, dann, das und das. Mhm. Die fragen dich komplett aus. Da also kamen Jungs raus, die haben geheult. Die wurden nicht genommen. Aber du hast nicht geheult. Nee, ich habe nicht geheult. Du warst stark. Ja, ich war aufgeregt wie verrückt. Gute Frage übrigens. Was sagen denn die Eltern zum Beispiel dazu? Ja, mein Vater ist ja ganz stolz. Du bist ganz stolz? Ja. Auf die Kleine, die wird jetzt Oberstaatsfeldwebel. Ja, genau. Ja, mein Vater ist ja Oberstleutnant der Reserve. Ach so. Also Offizier, ja. Ja. Aber der Reserve, der ist nochmal Lehrer. Noch eine auch eher so eine politische Frage. Mhm. Du sagst, ich gehe dann dorthin, wohin man mich befiehlt quasi. Mhm, genau. Ne? Was wäre denn, wenn es sich um einen Einsatz handelt, von dem du als Staatsbürgerin, als deutsche Staatsbürgerin eigentlich nicht überzeugt bist, wo du sagst, eigentlich finde ich das nicht gut. Welche Möglichkeiten hast du dann noch? Boah, was ist für Möglichkeiten? Oder weiß ich nicht, wir haben ja auch welche Personalräte und, also ich weiß gar nicht, also ich kann nur von mir reden, also ich würde gerne gehen, also muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. Leuten zu helfen, das ist ja nicht so, dass wir da rumlaufen wie Rambos oder so, wir haben unsere Lager, wir haben unsere Stationen und... Und bisher, muss man sagen, hat die Bundeswehr sehr, sehr viel Gutes angestellt, ne? Überall da, wo sie eingesetzt wurde, ist das wirklich vorbildlich für die Welt und da kann man auch stolz drauf sein. Genau, weil die Leute, wenn ich jetzt sehe, zum Beispiel allein in Kabul zum Beispiel, mhm. die Leute, die bewerfen einen mit Konfetti, die freuen sich, dass man da Ordnung reinkommt. Ich meine, da sind die Deutschen ja nur wirklich geliebt, ne? Von den Afghanen. Deswegen, die sind halt froh, klar, gut, wenn ich jetzt sehe, nach Afghanistan zu gehen als Frau, das fände ich eher, wie gesagt, wenn man jetzt in Kosovo geht, ist das wieder was anderes, ne? Aber da werden wiederum die Vorgesetzten auch Rücksicht drauf nehmen, dass man auf die Gegebenheiten des Landes und die Geflogenheiten auch Rücksicht nimmt. Sicher, genau. Also ich kann nicht vermummt da rumlaufen, aber ob die auf mich genauso hören würden, die Einheimischen, wie jetzt auf männlich, das wäre fraglich. Auf jeden Fall habe ich jetzt eine überzeugte Bundeswehrangehörige gerade gesprochen, den Unteroffizier Simone. Ja. Ne, 22 Jahre alt. Wo genau bist du stationiert? In Trier. Ja, und ich bin noch Single. Ich suche einen Freund. Also wenn du einen festen netten Mann findest. Oh Gott, wenn die anderen Jungs das jetzt gehört haben in Trier, dann hast du aber morgen was gebacken. Ja, die wissen das. Die versuchen mich ja die ganze Zeit zu verkuppeln. Ich dachte, die sollen immer Leute abchecken. Wir grüßen die Bundeswehr in Trier ganz herzlich. Ja, super. Und die Simone besonders. Ja, danke. Alles Gute. Okay, mach's gut. Tschüss. Tschüss. 1.32 Uhr und 37 Sekunden. Eine kleine Pause. Uhr, 15 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute haben wir eine freie Themennacht und eine freie, lange Themennacht haben wir auch übermorgen. Dann gibt es nämlich diese Sendung 4 Stunden lang, von 0 Uhr bis 4 Uhr morgens. Das wird ein Talkshow-Rekord und ihr könnt 4 Stunden lang hier bei mir anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über welches Thema, genauso wie heute Nacht. Telefonnummer nochmal 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Nächste Anruferin ist 73 Jahre alt. Ich freue mich sehr, dass sie angerufen hat. Sie heißt Margret. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ich grüße dich herzlich. Ich dich auch. Ich höre oft deine Sendung und bin ganz begeistert. Dankeschön. Es freut mich. Vielen Dank. Um was geht's denn, Margret? Ich habe eine Sucht, eine Spielsucht, seit 25, 26 Jahren. 25 Jahre? Ja. Was genau für eine Spielsucht? Was spielst du? Erst bin ich zum Pferderennen gegangen, um den Alltag zu überwinden. Ich gehe mein ganzes Leben, seit meinem 14. Lebensjahr, mit Alten, Kranken und Sterbenden um. Wie kommt das? Ich war eine Schwester im kirchlichen Dienst, sehr lange, bin dann ab. Also du hast, wenn ich unterbrechen darf, eine Schwester im kirchlichen Dienst, heißt, dass du auch in Krankenhäusern gearbeitet hast? In Krankenhäusern, ja. In Gemeinden. Und hast eben sehr früh angefangen als junges Mädchen, daher... Ja, und bin dann in einem etwas späteren Alter ausgetreten. Ja. Nach der Einsegnung. Ich war noch so 10-12 Jahre eingesegnet. Das heißt, du wolltest in ein Kloster gehen? Nein, in ein anderes, die andere Richtung. Es gibt ja zwei Institutionen, katholisch und evangelisch. Mhm. Ach so, sag genau, was du vorhattest. Ich wurde Diakonisse. Mhm. Mhm. Und bin dann hinterher hinausgegangen, weil ich die Enge nicht ertragen konnte mehr. Mhm. Und diese Spielsucht hängt damit zusammen, dass du so sehr durch den Alltag belastet worden bist und hast dadurch ein Ventil gesucht? Ich war, das ging noch weiter. Ich bin dann noch in einer Gemeinde gewesen, lange Jahre. Hm. Und da hat der Arzt gesagt, ich sollte mich mal nach etwas Leichterem umsehen, weil das ja eine schwere Arbeit ist. Hm. Ich hatte bis manchen Tag 27, 28 Patienten. Mhm. Und die behielt man ja auch. Ich hatte Patienten 5 Klar. Jahre und 7 Jahre und 9 Jahre. Mhm. Und ich habe danach noch ein Studium gemacht, um ein Krankenhaus leiten zu können. Ein Verwaltungsstudium, oder? Ein Verwaltungsstudium, ja. Ja. So ein Managementstudium. Ja, ja. Und danach habe ich dann in einem kleineren Krankenhaus angefangen. Aber das wurde dann umgebaut und hatte nachher eine große Menge von Betten. Mhm. Ich hatte 220 oder 225 Mitarbeiter. Und mein Vorgesetzter war eben ein Superintendent. Mhm. Und sonst hatte ich mit niemandem was zu tun. Also ein sehr hoher Posten in dieser, ja, in dieser, ja, in dieser Welt, in der du da gearbeitet hast, mit sehr viel Verantwortung. Mit sehr viel Verantwortung, ja. Und früher, zu der Zeit, als ich das noch gemacht habe, da konnte sich manche Schwester auch noch viel erlauben. Ja. Die konnten abends um 7:30 anrufen. Ja. Wir können nicht zur Nachtwache kommen. Und es war dann schon immer sehr schwer, noch jemanden zu finden. So, das hört sich jetzt an. Nach sehr viel Stress. Nach sehr viel Belastung, auch nach sehr viel menschlicher Belastung. Sehr viel menschlicher Belastung. Das ist die Ursache, weswegen du spielsüchtig geworden bist? Ja, ich bin dann abends, um abzuschalten, ich hatte ja auch eine Vertretung, bin ich den Emscher Schnellweg ruckzuck hinaufgefahren. Ja. Dienstags nach Mönchengladbach. Ja. Mittwoch nach Dienstlaken. Donnerstag Recklinghausen, Freitag Gelsenkirchen. Weil es dort Spielcasinos gibt? Nein, Pferderennen. Wir sind noch beim Pferderennen, ach so. Das war, Das war Trabrennen. Ja. Und da habe ich einmal in Mönchengladbach ein Ehepaar getroffen. Mhm. Und die haben gesagt, wir kannten uns schon länger. Komm, wir nehmen sie mal mit nach Aachen. Mhm. Das war der Anfang vom Ende. Aachen auch zum Pferderennen oder ins Casino? Nein, ins Casino. Da habe ich gewonnen. Ich hatte Geld gespart. Aber das ist ja auch schon wieder ein verrücktes Bild, ne? Du bist Chefin, wie nannte man dich damals? Was war das für eine Frau Rolle? Frau Oberin, die fährt dann ins Casino nach Aachen. Das wusste niemand. Nee, aber da musstest du doch auch irgendwie so inkognito hinreisen oder Angst haben, dass dich da jemand erkennt, ne? Nein, hat mich keiner erkannt. Weil aus den Kreisen da die Leute auch nicht so verkehren. Nein, und ich bin dann hinterher nachts nach Hannover gefahren, hab mir da ein Zimmer bestellt und dann wieder zurück. Und in der Mittagszeit mal nach Bentheim. Sag mal, Margit, das ist ja ein richtiges Doppelleben, ne? Was du damals geführt hast. Ja, ich habe keinen Tag meine Arbeit versäumt. Mhm. Ich war Wie viele Jahre hast du das parallel gemacht? Im Casino und in deiner kirchlichen Arbeit im Krankenhaus? 4 Jahre noch. 4 Jahre. Und dann bist du in Pension schon gegangen? Nein. Dann kam das zu einem, wir hatten eine Sitzung und da bin ich aus der Rolle gefallen. Mhm. Einfach durch den Stress. Man musste ja für alles gerade stehen. Mhm. Wenn Schwestern fehlen, musste man sie einsetzen. Und dann kam der Chef als ich brauche jemand, dann kam der andere, ich brauche jemand. Was hast du denn dann danach gemacht, weitergemacht? Man hat mir gesagt, ob ich nicht kündigen wollte von selber, um dann, man würde mir noch 6 Monate Gehalt geben und ich könnte mich dann nach etwas Neuem umsehen. Es war sehr schwierig, sich nach etwas Neuem umzusehen. Aber du hast was gefunden. Ich habe etwas gefunden bei einer Nonne, die hat nicht viel gefragt. Die hat gesagt, ich nehme sie, sie gehen in den Nachtdienst. Also wieder eine schwere Arbeit. 14 Tage Nachtdienst, 14 wieder Tage frei. Ja. Wie viele Jahre hast du das gemacht? 7. 7 Jahre. Und von den 7 Jahren bin ich noch 5 Jahre in den 14 Tagen frei in ein kleines Altenheim gegangen, habe noch zusätzlich gewacht. Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Was für eine Belastung. Sag mal, Margit, das ist ja eine Lebensgeschichte, die du mir da erzählst. Ja, und dann habe ich hinterher mit 60 aufgehört, noch ganz kurz, da habe ich noch bei der Caritas gearbeitet. Dann fiel meine Mutter vom Sofa, die habe ich versorgt. Und dann kam der Doktor und fragte, können Sie nicht mal hier helfen, da helfen, da helfen. Es wurde sehr viel. Also ich. Und ich hatte immer Spielgeld. Ne? Ja. Und bin dann nach Hohensiburg nochmal gegangen und habe da nachts gespielt und dann mit der Taxe zurück. Jetzt sag mir doch mal bitte in all diesen vielen Jahren, 25 Jahre Spielsucht oder gespielt, wie viel Geld hast du verloren? So um 750.000 bestimmt. Wow. Mit Gewinn und Verlust. 750.000 Mark sind weg. Sie sind weg. Hast du Schulden im Moment? Nein. Du bist schuldenfrei. Schuldenfrei. Das heißt, das hast du so geschickt irgendwie gemacht, dass... Ich habe immer bezahlt, alles. Ich habe auch eine Wohnung, ich habe zwar eine verkauft. Aber es geht ja auch im Moment materiell, finanziell, ist es in Ordnung. Mir fehlt an nichts. Aber ich will nicht mehr. Ich werde so einsam und ich suche Menschen, mit denen ich darüber sprechen kann, die denselben Weg gehen. Du meinst, entschuldige, wenn ich unterbreche, du sagst, ich will nicht mehr. Damit meinst du aber nicht, ich will nicht mehr leben, sondern ich will nicht mehr spielen. Ich will nicht mehr spielen. So habe ich es verstanden, ja. Ja, das Leben kommt auch manchmal dazu, dass ich sage, wofür noch? Ich bin alleine, ich versorge noch einen Bruder, der wohnt aber nicht hier. Ich bezahle für ihn schon im Monat fast 100 Euro. Ich habe eine hohe Bürgschaft für ihn bezahlt und bezahle die noch in kleinen Raten. Wie oft gehst du denn oder fährst du jetzt noch ins Casino? Heute habe ich die erste Rente geholt, da war was da. Da habe ich gedacht, heute könntest du noch mal gehen. Und die 250 Euro waren weg. Ach, du bist heute gegangen. Das passiert sonst an sich nicht. Ich höre auch zwischendurch auf und nehme auch mal was mit nach Hause, sodass sich das immer ein bisschen ausgleicht. Aber diesen Monat habe ich gedacht, wozu das eigentlich? Ich habe keinen Pfennig Rücklage. Ich brauche vielleicht mal eine Putzfrau. Ja, klar. Ich brauche auch mal jemand, der mir einkaufen geht. Also das kann nicht so weitergehen. Also, Margit, erstmal möchte ich sagen, das passt nicht ganz direkt jetzt zum Thema Spielsucht, aber Respekt vor deiner Lebensleistung, die du gerade erzählt hast. Und das waren ja nur ein paar kleine Auszüge. Die habe ich geleistet bis vor ein paar Monaten. Und ich tue es jetzt noch oft. Habe ich jetzt deinen Anruf richtig verstanden, dass du auf diesem Wege Menschen suchst, die in ähnlicher Situation sind oder waren? Und fertig geworden sind. Und fertig geworden sind. Also, ich verspreche dir bei meiner Ehre, dass wir jeden an dich natürlich weitergeben werden, der sich jetzt bei uns meldet und der gerne mit dir Kontakt haben möchte. Ja. Darüber hinaus, ich meine, das muss ich dir wahrscheinlich nicht sagen, das weißt du selbst, gibt es ja auch noch die Institutionen der anonymen Spielsüchtigen. Ja, da bin ich mal hingegangen, aber da habe ich mich mit dem Leiter nicht vertragen. Würdest du denn, da ja doch dein Leidensdruck so groß zu sein scheint, wenn jetzt über uns nichts kommt, kann ja passieren, würdest du denn auch noch jetzt in deinem Alter auch sagen, okay, ich nehme auch noch die Hilfe eines Psychologen in Anspruch? Eines Psychologen schon, aber einer Gruppe, die ist manchmal so persönlich. Mhm, verstehe ich. Da wird man kaum noch drin richtig aufgenommen. Die Gruppen bilden sich, die halten zusammen. Mhm. Und da passt man als Neuer oft schlecht hinein. Das habe ich erlebt. Dürfen wir die denn vielleicht gleich auch noch behilflich sein, vielleicht bei der Findung eines Psychologen, falls du diesen Weg einschreiten möchtest? Ja, einen Psychologen möchte ich mal haben. Gut. Dann wirst du gleich von meinem Psychologen, dem Johannes, zurückgerufen. Das ist das Erste. Zweite ist, dass ich dir wirklich verspreche, wenn sich bei uns jemand meldet, vielleicht heute Nacht noch oder in den nächsten Tagen oder Wochen per Brief oder halt auch per Fax hier, dass wir das an dich weiterreichen. Und ich glaube, du bist so eine starke Frau, was du alles geschafft hast. Dann schaffst du das jetzt auch noch. Ich muss das schaffen. Ja, du musst das schaffen. Du hast so tolle Sachen gesagt, was du mir jetzt nur ein bisschen hast erzählen können. Ja, also ich könnte ein Buch schreiben. Das glaube ich. Das glaube ich. Ich meine, das sind so viele Menschen, die durch meine Hände gegangen sind. Und ich habe keinen bestohlen. Ich war immer ehrlich, ich war immer pünktlich. Was wäre denn dein Traum jetzt für deine nächsten Jahre, wenn du wünschen könntest? Eine Zauberfee könnte dir etwas dahin zaubern. Erstmal mehr Lust am Leben wieder. Mhm. Mehr Lust am Leben, mehr Freude am Leben. Mhm. Und ein Menschen, der aus derselben Umgebung kommt, mit dem ich reden kann. Mhm. Mhm. Die anderen verstehen mich nicht mehr. Ich glaube, dass die Lust am Leben sicherlich auch wieder kommt, wenn du dieses Erfolgserlebnis hast, nämlich mit der Sucht fertig geworden zu sein. Ich habe schon überlegt, ob ich zu einer Entziehungskur gehe. Mhm. Aber das wird mir sehr schwer fallen. Ist aber auch noch eine Option, wenn das mit dem Psychologen, mit einem Psychologen vielleicht nicht klappt oder nicht gut ist, dass du wirklich mal in eine Klinik gehst für eine Weile. Ja. Warum nicht? Ich muss was tun jetzt. Es geht nicht mehr. Ich muss auch was zurücklegen können. Mhm. Liebe Margit, es hat mich sehr gefreut, mit dir gesprochen zu haben. Ich finde dich eine sehr angenehme, sehr, sehr sympathische Frau. Ja. Und alles, was wir jetzt tun können hier, das ist nicht viel, aber ein bisschen schon, werden wir tun. Und du legst es auf, der Johannes ruft dich gleich an. Ich bedanke mich, Domian. Und ich möchte dich wirklich auch nochmal ermutigen, mach es, diese Kraft hast du, das merke ich vom Typ her. Das schaffst du jetzt. Ich muss es schaffen. Als ich heute nach Hause kam, ich dachte, es geht doch nicht, dass du am 1., wo die Rente kommt, sie so viel abholst, dass das weg ist. Ja. Das geht nicht. Nein, das geht doch nicht. Nein. Liebe Margit, alles Gute. Danke, Domian. Von tiefstem Herzen und alles Liebe. Dir auch. Dankeschön. Alles Gute für die vielen Menschen, die dir ihre Not klagen. Ich danke dir. Du legst bitte auf und Johannes ruft dich auf. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. Petra, 37 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Petra. Das ist immer eine junge Stimme für 37. Ja. Muss ich mal gleich so sagen. Bitte? Ich sag, das muss ich gleich mal so sagen. Ja, gut. Sehe ich jetzt mal als Kompliment. Absolut, natürlich. Danke dir. Ja, dein Thema. Mein Thema, also ich möchte allen, die im Rollstuhl sitzen, möchte ich ganz viel Mut machen und ein bisschen von meinem Lebensgefühl rüberbringen. Daraus schließe ich, dass du auch im Rollstuhl sitzt. Ja, ja. Ich habe Glasknochen, Osteogenese ist imperfekta, das tolle Wort. Und ich hatte, bis ich ungefähr 13, 14 war, circa 50, 60 Frakturen. Brüche. Ja, ja. Weil, das muss man mal dazu sagen, Glasknochen ist wirklich eine ganz heimtückische Krankheit. Ja. Diese Knochen, ich glaube, man kann einem Menschen, der die Glasknochenkrankheit hat, gar nicht richtig fest die Hand geben. Ne? Also heute schon, heute kann ich einiges ab. Aber die Gefahr, nicht, als Kind nicht. Genau. Also ich habe wirklich ganz leicht gegen die Tischkante geklopft und hatte die Hand gebrochen. Ja. Also, das war ganz normal für mich. So, wie viele Brüche, sagst du nochmal, hattest du? Also bis ich zu 14 war, so circa 50, 60. Oh. Das ist nicht übertrieben. Am ganzen Körper? Ja, ja. Mhm. Nase, alles. Alles einmal durch. Warum sitzt man mit dieser Krankheit im Rollstuhl? Es gibt verschiedene Formen von der Krankheit. Es gibt auch Leute mit Glasknochen, die laufen können. Mhm. Aber ich kann es halt einfach nicht. Ich konnte bis zu meinem dritten Lebensjahr konnte ich ein bisschen laufen. Ja. Und dann hatte ich ganz oft die Kniescheiben gebrochen. Und danach war auch Schluss. Ah, das liegt also daran, dass die Stabilität nicht da ist. Genau. Also vielleicht im Hüftbereich oder eben auch in den Knien. Ja, genau. Ja. Und da gibt es zu viele Therapien mit Operationen, mit Nägeleinsätzen und so weiter. Habe ich auch machen lassen, als ich 20 war an einem Bein. Mhm. Da hatten sie mir dann versprochen, naja, vielleicht schaffen wir das mit dem Laufen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte da keine Lust zu. Mhm. Diese Glasknochenkrankheit, ja. Der Name transportiert ja eigentlich ganz gut schon, um was es geht. Mhm. Die ist nicht heilbar. Da kann man nichts irgendwie aufbauen oder gar nichts. Das ist eine angeborene Sache. Das ist so. Ich bin auf die Welt gekommen und hatte die beiden Oberschenkel halt gebrochen. Mhm. Sieht man dir das sonst äußerlich auch irgendwie an? Ist das irgendwie? Ja, ich bin kleiner. Du bist kleiner? Ja, aber sonst, ja, weiß ich nicht. Leute, die Ahnung davon haben, sehen es vielleicht, aber viele sehen es nicht. Lebst du alleine? Nee, ich lebe mit meinem Freund zusammen. Mit deinem Freund. Du kannst aber so im Haushalt schon viel machen? Ich mache alles alleine. Also. Halt nur Treppen, die bremsen mich natürlich voll aus. Mhm. Das sind dann meine Feinde in Anführungsstrichen. Mhm. Kommst aber du denn alleine so von dem Rollstuhl zum Beispiel ins Bett? Ja, das kannst du. Mhm. Kannst du auch mal vielleicht in der Wohnung so ganz vorsichtig so ein paar, drei, vier Schritte gehen? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nicht. Wie ist es mit Toilette? Da kommst du auch alleine drauf. Ja, das ist okay. Das heißt, du brauchst eigentlich für deinen normalen Alltag keine Hilfe? Nö, nur bei Treppen halt. Ne? Bei Treppen halt. Mhm. Aber ja, das stört mich einfach nicht mehr. Ich denke da auch nicht mehr dran. Mhm. Also, ob du es glaubst oder nicht, es gibt keinen Tag, wo ich denke, ach, jetzt kannst du das nicht oder du kannst nicht laufen. Ich denke einfach nicht dran. Seit wann hast du denn deinen Freund? Bitte? Seit wann du deinen Freund hast? Seit 2,5 Jahren, aber ich hatte eigentlich immer Beziehungen. Ja. Ist der Freund behindert oder nicht behindert? Nein, nicht behindert. Das ich hatte noch nie einen Freund oder so, also auch keine Bekannten, die behindert sind, finde ich eigentlich schade. Ja. Aber es hat sich halt nicht so ergeben und dann sucht man dann natürlich auch nicht nach. Muss man, woran, auf den Menschen auch an. Muss man, woran ich jetzt natürlich schon wieder denke, beim Sex soll man besonders vorsichtig sein, wenn jemand die Glasknochenkrankheit hat? Nö, weiß ich nicht, bei mir nicht. Bei dir nicht? Bei mir nicht mehr. Also kann auch schon mal ein bisschen, nach der Pubertät ist das besser. Ja. Also natürlich darf man nicht zu heftig sein. Natürlich fallen oder so, wenn man nicht zählt. Ja. Wo hast du deinen Freund kennengelernt? Wir haben uns mal auf einer Party kennengelernt. Mhm. War das für dich anfänglich ein Problem, jetzt nicht nur mit diesem Freund, sondern auch mit den anderen Freunden, nee, dass du als Behinderte ein bisschen gehemmt warst und gedacht hast, naja, ich kann mich da nicht so bewegen und... Ich bin nie gehemmt gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin so aufgewachsen. Nein, wirklich, das ist jetzt gut. Angeberei oder so, aber ich habe da noch nie Probleme mit gehabt. Also ich bin früher in die Disco gegangen, ich habe in der Disco gearbeitet, neben meinem Studium und ich bin angequatscht worden ohne Ende und ich hatte da eigentlich nie Probleme mit. Was hast du studiert? Sozialpädagogik. Und arbeitest auch in dem Beruf? Ich habe mehrere Jahre in einer Beratungsstelle gearbeitet und arbeite jetzt für den Verein Tiere helfen Menschen. Mhm. Und ich habe letztens auch deine Sendung gesehen mit der Bärbel Mohr. Ach, genau. Mit der Bestellung beim Universum, weißt du noch? Ja, natürlich weiß ich das. Ja, ja, und das finde ich total klasse. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Bärbel Mohr, ne? Bärbel Mohr, ich hatte immer so Olga Mohr. Nein, Olga ist jemand anders, glaube ich. Von Olga habe ich auch irgendwas gehört. Aber Bärbel Mohr ist die Frau mit dem Universum. Ja, genau. Glaubst du da auch dran? Eigentlich nicht, aber ich habe da so ein großes Anliegen. Also ich habe jetzt 2 Jahre Zeit und muss auch Sponsoren finden für den Verein, für den ich arbeite. Ja. Und wenn ich die nicht finde, dann habe ich ein Problem, dann kann ich gehen. Und der Vorteil bei dieser Arbeit ist, ich komme damit gut klar mit meinem Rücken. Ich habe teilweise Rückenprobleme und ich kann mir meine Arbeitszeit so einteilen, wie ich möchte. Mhm. Wenn das nachher nach 2 Jahren nicht klappt, wenn ich nicht genügend Sponsoren gefunden habe, dann, natürlich gehen. Dann könntest du natürlich auch noch an das Universum schreiben. Ja, und das habe ich auch schon gemacht. Weil ich wünsche mir von Herzen eine Eintrittskarte für eine Veranstaltung, für eine Promi-Party. Weil ich weiß, ich würde die Leute überzeugen von unserem Verein, würde da auch irgendwas organisieren können, aber ich komme an diese dämliche Karte nicht. Weißt du, was ich glaube? Sag denn. Du hast diesen Wunsch schon an das Universum geschickt? Ja, habe ich schon, aber ist noch nichts passiert. Ich muss mal eben den Leuten erklären, was das ist. Also es gibt von irgendeiner Frau, die heißt Bärbel Mohr, die hat ein Buch geschrieben und darin wird so aufgelistet, dass man einfach einen Bestellschein ausschreiben soll und einen Wunsch an das Universum formulieren soll. Mhm. Das können 500 Euro sein, das kann eine Eintrittskarte für eine VIP-Party sein und was weiß ich. Und das schickt man, das kann man in die Mosel werfen oder in die Spree. Man kann es in den Müll werfen, egal, aber man muss es dann nur loswerden. Ne? Mhm. Also so ist es ungefähr. Es kann natürlich das Universum schon die Hände im Spiel haben. Meinst du? Ja, dass du hier heute durchgekommen bist. Ja, ich meine, auch der Verein, für den ich arbeite, wir machen unter anderem Besuchsdienst im Altenheim und Behindertenheim mit Tieren, ne? Nee, also weißt du... Therapie mit Tieren machen wir, ja? Ne? Weil unsere Sendung gucken und hören ja nur viele Leute. Ja. So auch der ein oder andere Prominente, der auch bei der Party ist. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt sagen durfte. Ich glaube, das war nicht ganz so gern gehört. Ist doch okay. Ja, also, liebes Universum, wenn du irgendwo eine Eintrittskarte für eine VIP-Party für Petra hast, dann melde dich bei uns hier doch mal. Ne, dann können wir das vielleicht zur Petra arrangieren. Liebes Universum. Das wäre dann. Ne? Ich suche nicht nur Leute wirklich, die spenden, sondern einfach auch Beziehungen, weißt du, Kontakte knüpfen. Ja. Das ist mir so wichtig. Ja, und sonst finde ich deine Sendung ganz klasse. Ja. Aber ich wollte dir noch sagen, und trotz allem, was ich dir vorhin erzählt habe, ich liebe mein Leben ohne Ende. So, da wollte ich nochmal kurz auf dem Ende drauf zurückkommen. Du bist ja wirklich eine handfeste Frau, ne? Ja. Die nur alles andere ist als jammerig und mit ihrem Schicksal hadert. Nee. Die sagt, ich habe die Krankheit, ich fahre in den Rollstuhl, was soll ich machen? Ich mache das Beste draus. Also, da kriege ich auch manchmal wirklich die Wut, wenn ich, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich manchmal deine Sendung höre, ich das sehr oft. Ja. Und wenn dann so Kleinigkeiten sind und die Leute schon aufgeben. Ich auch. Also da kriege ich manchmal so einen Hals. Ich auch, Petra. Weiß ich nicht. Also ja, ich kann nicht verstehen. Dann denke ich, Mensch, gib mir euer Leben noch dabei, ich mache da auch noch was drauf. Ja, ja. Also ich kann dann nicht so empört sein, weil ich ein gesunder Mensch bin. Ja, ja. Aber ich denke dann auch an die vielen, vielen Schicksale, die ich hier schon gehört habe. Schlimmste Schicksale, die so tapfer teilweise sind, die Leute. Und manche sind da schon am Jammern und am Nörgeln, wenn Kleinigkeiten nicht funktionieren. Also ich liebe mein Leben ohne Ende. Und ich muss sagen, ich habe auch meinen Eltern viel zu verdanken, weil sie mich halt so erzogen haben. Ne? Die haben mich überall mit hingenommen. Ja. Die haben mich schon halt so geprägt auch, dass ich offen bin und auf die Menschen zu. So, ich wünsche dir viel Glück für den Verein. Gut, ich danke dir. Ich sage einen schönen Gruß an einen Freund. Ja, das ist der Dirk. Und wir hoffen auf das Universum. Gut. Okay. Ich bedanke mich fürs Gespräch. Tschüss, Petra. Alles Gute. Mach gut. Tschüss. Tschüss. Markus, 25 Jahre alt. Guten Morgen. So, hallo Domian. Ich hallo bin Markus. Jetzt haben wir nicht mehr so ganz viel Zeit, aber wir kriegen das Kind schon geschafft. Ich bin 20 Jahre alt. Ja. Und mein Problem will ich dir jetzt einfach mal ganz kurz schildern, weil wir einfach nicht lange Zeit haben. So. Aber das mit dem Universum war vorhin ganz gut. Ich glaube, das sollte ich auch mal machen. Vielleicht ist dann mein Problem dann auch gelöst. Erzähl, um was es geht. Zurück zum Problem. Also ich habe eine Freundin, sie jetzt schon seit 3,5 Jahren. Und durch das, dass einfach bestimmte Sachen vorgefallen sind, einfach hat sie auseinandergelebt und man liebt sich halt nicht mehr, beziehungsweise von meiner Seite her. Aber leider Gottes ist sie, was heißt leider Gottes, andere würden sich freuen, sehr anhänglich. Und aus dem Grund habe ich irgendwie mich mit ihr nicht trennen können. Ich habe es mehrmals versucht, aber sie hat halt immer wiederum gesagt, wir sind schon so lang zusammen und das können wir nicht einfach so vergessen. Obwohl du sie nicht mehr liebst. Genau. Das ist ganz klar. Ja, genau. Ja. Mhm. Und was Fakt ist, seit ungefähr einem Dreivierteljahr habe ich dann jemand anderen kennengelernt. Mhm. Und da haben wir jetzt eine gute Freundschaft, also eine normale Freundschaft ohne eine Beziehung. Und ich habe mich damals irgendwie gleich auf einen Blick in die Frau verliebt, in die andere. Mhm. Und was sich jetzt nachträglich auch herausgestellt hat durch die Freundschaft, dass sie wirklich okay ist. Und wirklich sehr gut zu mir passend ist und sie ist halt auch wirklich immer nett zu mir und so. Aber durch das, dass ich dann ihr keinen Antrag und nichts gemacht habe, weil ich die Freundin jetzt noch habe. Und ich habe halt immer wiederum in der Zeit versucht, die jetzige Freundin einen Schlussstrich zu ziehen und erst dann der anderen einen Antrag zu machen, sonst wäre es ja nicht okay. Lass mich nochmal zur Klärung fragen. Diese neue Freundin, in die du dich verliebt hast, das ist alles noch eine platonische Geschichte, da ist noch nichts gelaufen zwischen euch. Genau. Und wie lange geht das jetzt schon? Dreivierteljahr. Und kein Händchen halten, kein Küsschen? Nichts. Geschweige denn noch was anderes, gar nichts? Nichts nur. Mhm. Markus, ich kann es gar nicht verstehen, was da bei dir los ist. Du willst... Jetzt kommt das größte Problem noch drum. Ja. Seit einem halben Jahr hat die Freundin, oder nicht einmal ein halbes Jahr, 4 Monate ungefähr, einen Freund, weil ich ihr keinen Antrag und nichts gemacht habe. Die neue Freundin? Genau. Mhm. Und immer wenn ich jetzt mit ihr zusammen bin oder so, macht sie... Also aus diesem Schaden, der da jetzt am Entstehen ist, solltest du aber ganz schleunigst und ganz schnell lernen. Nämlich, dass ich verpackt es ja auch so, dass ich dich unterbreche. Ja, nee, dass du klare Verhältnisse schaffst, dass du dich von deiner alten Beziehung, die offensichtlich völlig aufgebraucht ist und die du nicht willst, dass du da wirklich Manns genug bist, zu sagen, Schluss aus, wir können gute Freunde bleiben, wir können in Kontakt sein, aber ich bin nicht mehr dein Freund. Ja, so ist es ja. Ich will ja wirklich unbedingt gute Freunde mit dir bleiben. Ich habe sie echt gern, aber einfach die Beziehung nehme ich so, wie sie ist. Aber das versteht sie nicht. Das ist dann egal. Nein. Das ist dann völlig egal, ob sie das versteht. Du musst einfach Fakten schaffen. Egal, ob sie es versteht oder nicht versteht. Irgendwann wird sie das schon verstehen. Und das größte Problem ist dann wiederum, ob ich jetzt bei der anderen, ich flippe ja aus, ich würde am liebsten hingehen und sagen, hey Frau, ich liebe dich, ich habe dich damals schon geliebt, das und das waren die Gründe. Trenn dich, und würde dir einen Antrag machen, aber die hat jetzt auch einen Freund. Ich egal, hör auf, kurzer Satz noch zum Ende der Sendung. Trenne dich von deiner alten Freundin. Das ist ein Signal für deine neue Freundin auch, dass du es ernst meinst. Vielleicht kommt dann da auch wieder was richtig in die Gänge. Jetzt muss ich Schluss machen, die Sendung ist gleich zu Ende. Toi, toi, toi, Markus. Tschüss. Alles gleich. Tschüss. In der Technik, Leo Scholten. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Ciao und bye bye.